Oh, Trump ist Hitler, Stalin, Mussolini in einem. Hi zusammen, willkommen auf Smalltalkers. Ich bin Dennis. Und ich bin Gustavo. Unser Thema heute ist Oliver Janich, Trump und die Truther-Bewegung. Oliver Janich ist ein Journalist, Buchautor, Blogger und dementsprechend YouTuber. Wir sind vor kurzem auf dieses Video hier gestoßen, was Folgendes aussagte. Leute, kennt ihr das? Wenn ihr etwas hört und ihr unmittelbar merkt, dass es wahr ist. Es ist nur ein 8-Minuten-Video, ich weiß auch gar nicht, ob ich es verlinken kann, aber da erzählt der Alex Jones, dass der Trump schon sein ganzes Leben lang auf diese Möglichkeit gewartet hat, weil er die ganzen Themen schon seit seiner Kindheit kennt. Wenn das stimmt, ergibt plötzlich alles einen Sinn, nämlich warum er auch die Nähe zu diesen Leuten gesucht hat, also in Rothschilds oder auch mal bei dem Epstein auf einer Party war, um zu schauen, ob das wirklich stimmt, was da vor sich geht. Und warum er sich jetzt auch um sich schaut. Weil dann hätte er nämlich einen Plan. Und das ist sozusagen der Traum, dass man einen Truther, einen Schläfer sozusagen an der Spitze des US-Staates hat. Sozusagen ein Schläfer der Wahrheitsbewegung. Die Entscheidung hat er dann wohl für sich ganz allein getroffen. Man darf auch nicht vergessen, es gibt Bilder von Roger Stone und ihm, wo beide noch sehr jung sind. Also der sagte, dass er ihn seit den 80er Jahren versucht zu überreden. Und der Stone ist ja ein Mega-Truther, ja. Muss man bloß seine Bücher anschauen, die der alle geschrieben hat. Vielleicht, der muss ja erst mal schauen, dass das Militär auf seine Seite kriegt, die Geheimdienste, der war auch sofort bei der CIA, ja. Muss schauen, dass er sicher ist. Aber wenn das stimmt, dann sehen wir innerhalb der nächsten Wochen bereits wahrscheinlich etwas. Jetzt macht er die ganzen Maßnahmen, die er versprochen hat, sodass er das Volk noch mehr hinter sich hat. Ja, er macht genau, was er gesagt hat. Ich weiß nicht, ob ihm das so bewusst ist mit der Federal Reserve. Leider wird das System ohnehin zusammenbrechen. Also vieles von dem, was er macht, würde tatsächlich einen Aufschwung bedeuten. Die massive Deregulierung, er hat gesagt, bis zu 75% wird er deregulieren, Einstellungsstopp bei Beamten, allerdings nicht beim Militär, wo ich da wieder sagen muss, das ist unverständlich, weil mit dem jetzigen Militär kann man locker das Land verteidigen, wenn man sich darauf konzentriert. Aber wer weiß, vielleicht will er genau damit das Militär auf seiner Seite haben. Weil eins ist klar, das habe ich immer gesagt, die realistischste Möglichkeit ist ein Militärkup in den USA, ja, um die Machtelite auffliegen zu lassen. Also das Militär braucht er auf seiner Seite. Vielleicht sollten wir kurz erklären, was ein Truther ist. Ein Truther ist, so weit ich es bei Wikipedia gelesen habe, ist jemand, der Truther-Bewegung angehört. Das heißt, die Leute, die definitiv glauben, dass der Angriff am 11. September ein sogenannter Inside-Job war. Sie vermuten definitiv die Regierung dahinter. Ob sie davon gewusst haben und es passieren ließen oder quasi selbst mitgemacht haben, das sei dahingestellt. Auf jeden Fall war die Regierung in irgendeiner Weise involviert. Hierbei sollte man bedenken, dass der Autor des Videos davon ausgeht, dass Trump zur Bewegung gehört, um als Schläfer der Bewegung tatsächlich die USA zu regieren. Im Rahmen dieser Verschwörungstheorien gibt es da viele historische Ereignisse in den USA, die dann auch immer wieder solche Theorien aufgerufen haben. Kulminationspunkt war dann 11. September. Gut, jetzt wissen wir, dass er ein Schläfer der Bewegung ist. Was jetzt? Ja, ganz genau. Ich meine, er sagt auch, dass er jetzt ganz viele Leute um sich herum schaut, auch das Militär, weil er dann quasi einen Militärputsch plant. Also erstens ist es fast unmöglich, dass in einem im angelsächsischen Raum irgendetwas mit einem Militärputsch passiert. Dafür sind die Militärs auch ehrlich gesagt zu bequem. Zu bequem und das sind im Grunde genommen in Berufsethos sind das nichts anderes als Staatsbedienstete in Uniform. Die machen ihren Job, nach 8 Stunden stempeln sie die Karte ab und gehen dann nach Hause, machen Barbecue bis zur Rente. Das heißt, dass diese Leute dann tatsächlich für Trump einen Putsch gehen. Vor allem Putsch gegen wen? Um was zu erreichen? Was wollen sie aufdecken? Nehmen wir an, sie sind an der Macht. Jetzt sind sie doch bereit, sie haben sie schon im Präsidenten. Gegen wen wollen Sie eigentlich putschen? Also genau, du meinst, was soll noch weggeputscht werden? Also meinst du, es ist die Idee dahinter, dass die gesamten Globaleliten wie die Rothschilds dann einfach von der Bildfläche verschwinden, wenn Trump sein Ding komplett durchzieht, wenn er tatsächlich ein Schläfer ist? Also es geht es in die Richtung? Ich kann es nur vermuten. Also der Verfasser des Videos hat ja auch offensichtlich darüber Bücher geschrieben. Ich habe sie leider nicht gelesen. Vielleicht sollte uns darüber aufklären, wogegen geputscht werden soll, wenn man bereits an der Macht ist. Vor allem auch sehr wichtig zu erwähnen ist, dass seine Quelle für seine aufregende Entdeckung ist Alex Jones, der von überall her als letztendlich als Verschwörungstheoretiker gilt. Also das ist der Mann, von dem so Sachen, der unter anderem Sachen verbreitet, sie kamen nicht unbedingt von ihm, dass Obama wirklich Satan ist. Und das ist der Grund, warum viele Fliegen um ihn herum schwirren. Beelzebub in the New Testament means Lord of the Flies, okay? Lord of the Flies. So Beelzebub is another name for who? Satan. Well, and I mean, it's amazing, though. Almost everywhere he goes, he just flies all over the place. Well, and the media makes a joke out of that. It's true. Also, auf solchen Niveaus diskutiert Alex Jones. Jetzt, wie sollen wir das einschätzen? Ist das gut? Ist das schlecht? Ganz ehrlich, ich weiß nicht. Angenommen, wie gesagt, angenommen, 9/11 war wirklich ein Inside-Job. Wir gehen quasi diese Schiene runter. Trump deckt alles auf. Aber was genau wird sich ändern? Ich meine, heißt das, Trump wird dann ein Monarch und hat dann beherrscht dann die gesamte freie Welt und führt sie zur glorreichen Zukunft? Wie gesagt, also, das klingt albern, aber was ich weiß nicht, was passieren soll. Ändern könnte ist, dass wir dann in der Wahrheit leben. Er ist ein Truther. Das heißt also, wir leben dann in der Wahrheit, das ist die absolute Wahrheit. Vielleicht gibt es dann auch eine göttliche Erscheinung auf Erden. Ich weiß es nicht. Vielleicht erreicht mir eine religiöse Dimension. Vielleicht gibt es noch keinen Nikolaus mehr, weil er eine Lüge ist. Ich bin mir nicht sicher. Aber ich denke, das wird es wird ein epochaler Einschnitt sein, in dem wir allesamt uns in der Wahrheit befinden werden. Mal angenommen, so wie unrealistisch und unwahrscheinlich das Ganze so klingt. Das Ding ist halt, also ich glaube tatsächlich, dass solche Vermutungen, solche Theorien für Trump eigentlich ziemlich schlecht sind. Ich meine, die können ja auch, denn sage ich mal, seine linke Opposition sagt ja sowieso schon, oh, Trump ist Hitler, Stalin, Mussolini in einem und... Nein, stopp, Dennis, die Wahrheit ist immer die Lösung. Und Trump ist der Schläfer der Wahrheit. Okay, verstehe. Nee, aber grundsätzlich, ich meine, wenn die linke Opposition quasi sich an solche Videos, wie auch von Alex Jones, sich lehnt und sagt, guck mal, diese Leute, die wir wahnsinnig nennen, sind seine Supporter, wie krass dämlich und wie scheiße muss dann der Präsident sein? Ist das nicht letztendlich Wasser auf die Mühlen ihres Hasses und ihrer... Missgunst Trump gegenüber? Ja, aber selbstverständlich. Aber ich glaube, das ist den Anhängern der Wahrheit nicht entgangen. Es ist ihnen aber auch egal. Das interessiert sie nicht. Das heißt also, die Frage ist, wo stehen wir? Ja, wir stehen also, nehmen wir an, wir stehen zwischen den Kritikern des Wahrheitsschläfers oder dem Wahrheitsschläfer selbst. Und da müssen wir uns natürlich die Frage stellen, was ist da mit uns? Welche Auswirkungen hat die dann nach dem Staatsstreich einzuführende Wahrheit auf unser alltägliches Leben? Das ist tatsächlich eine sehr, sehr gute Frage. Vielleicht könnt ihr das ja beantworten. Was meint ihr? Ist Trump tatsächlich eine Schläferzelle der Truther-Bewegung oder ist das einfach nur ein pragmatischer Kapitalist, der einfach macht, was immer er will? Schreibt es bitte unten rein als Kommentar. Dankeschön. Ciao. Danke. Ciao.